Cada ocasión en Chile, como la nacionalización del cobre, como los trabajos voluntarios, cada ocasión tuvo su canción. Bei jeder Gelegenheit, bei der Nationalisierung des Kupfers, bei der Freiwilligenarbeit, wurden in Chile Lieder gemacht. Wir haben nun ein Lied geschrieben, das von Chile spricht. Dieses Lied spricht von einem Volk, das daran gegangen war, seine Zukunft aufzubauen. Über dieses Volk brach eine schwarze Nacht herein. Aber dieses Volk ist ein Volk, das vereint kämpft und das die Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Und das Lied schließt mit den Worten von Salvador Allende, dass sich die Wege erneut füllen werden mit den Fahnen der Armen. Y la canción termina recordando las palabras del compañero Salvador Allende y dice que los caminos se llenarán de banderas de pobres nuevamente.